Erster ein Lied von David für den Leiter der Musik Jedutun. Zweiter ich sagte, ich passe auf meine Wege auf. Ich will nichts Böses sagen. Ich halte meinen Mund zu. Böse Menschen sind bei mir. Dritter ich war ganz still. Ich sagte kein Wort. Aber mein Schmerz wurde sehr groß. Vierter mein Herz war heiß. Ich dachte viel nach. Dann sprach ich mit meinem Mund. Fünfter her, sag mir mein Ende. Wie lange lebe ich noch? Ich will wissen, mein Leben ist kurz. Sechster meine Tage sind sehr kurz. Mein Leben ist fast nichts vor dir. Jeder Mensch ist nur wie ein kurzer Wind. Siebter der Mensch ist wie ein Schatten. Die Menschen machen viel Lärm für nichts. Sie sammeln Geld. Aber sie wissen nicht, wer bekommt es? Achter, was warte ich jetzt, Herr? Ich hoffe nur auf dich. Neunter, hilf mir bei meinen Fehlern. Lass dumme Leute nicht über mich lachen. Zehnter, ich bin jetzt still. Ich sage nichts mehr. Du hast das alles gemacht. Elfter, nimm die Krankheit von mir weg. Deine Hand macht mich sehr schwach. Zwölfter, du bestrafst den Menschen für seine Fehler. Sein Reichtum geht kaputt wie alter Stoff. Jeder Mensch ist nur ein Hauch. Dreizehnter her, höre mein Gebet. Höre mein Rufen. Ich weine. Sei nicht still. Ich bin ein Gast bei dir. Vierzehnte, schau weg von mir. Ich will wieder lachen. Dann gehe ich weg und bin nicht mehr da.